Radio FSK, heute mit der Sendung Klingding, 22 Uhr, heute am 15.10.2021. Ich habe heute ein paar Tracks dabei, die ich über die letzten paar Wochen entdeckt habe. Wir haben ein bisschen Ambient dabei, wir haben geräuschhafte Improvisationen, wir haben auch ein bisschen was mit normalen Instrumenten, etablierten Instrumenten. Und beginnen möchte ich mit einem Stück von einem Ensemble, das aus zwei Musikern besteht. Das Ensemble kommt aus Rumänien, aus Timișoara. Ich glaube, das spricht man so aus. Und wir hören Gabriel Almasi an der Gitarre, Theremin und Akkordeon. Und wir hören Angel Mailat an den modularen Synthesizern. Und das Ganze ist auch mit einem Video zu sehen auf YouTube. Das heißt, wenn man da OBIECT eingibt, also Objekt, dann kann man auch dieses Video sehen. So viele Videos gibt es dort nicht. Und das erste Stück ist von einer zweiseitigen Aufnahme und ich spiele die Seite A. Und das Stück heißt Ambient Intense. Radio FSK, heute mit der Sendung Klingding zu empfangen auf 93,0 MHz oder 101,4 oder weltweit als Livestream über www.fsk-hh.org. Das war Objekt aus Rumänien und ich habe jetzt schon vorhin den Gabriel Almasi angekündigt, der jetzt bei diesem Stück gar nicht mitgespielt hat. Aber jetzt hören wir ihn beim zweiten Stück. Die Aufnahmen sind übrigens alle aus diesem Jahr, Ende August, veröffentlicht worden. Und das zweite Stück, was ich jetzt spielen möchte, trägt den Titel Synchronic Trash 2. Thank you. Radio FSK, heute wieder mit der Sendung Klingding. Radio FSK zu empfangen auf 93,0 MHz oder 101,4 oder weltweit als Livestream über www.fsk-hh.org. Ja, was wir gerade gehört haben, ich wiederhole es nochmal, war ein Duo aus Rumänien. Und die beiden Musiker heißen Gabriel Almasi und Angel Mailat. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ja, was wir gehört haben, waren zwei Titel bisher. Und ganz zum Schluss haben wir jetzt auch ein Theremin und ein Akkordeon gehört, wie ich das vorhin angekündigt habe. Man kann das Video dazu auf YouTube anschauen. Es ist ganz ansprechend gemacht. Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut, das mit sehr vielen Kameras aufzunehmen. Die beiden Kollegen stehen mit ihren Instrumenten auf einer Art Sportplatz und werden umflogen von einer Drohne. Ja, wer sowas mag, der kann das gerne anschauen. Einfach bei YouTube Objekt eingeben. Das ist, schreibt sich O-B-I-E-C-T. Jetzt kommen wir zu etwas, naja, subtilerem, würde ich sagen. Und zwar zu einem italienischen Projekt, das sich The Empty Bowl nennt. Und diese vier Musikerinnen und Musiker haben im Studio aufgenommen und das Ganze gefilmt. Das kann man auch auf YouTube anschauen. Muss man nicht, aber kann man. Es ist auch eine aktuelle Aufnahme von diesem Jahr. Leider weiß ich nicht genau wann, aber es wurde auf jeden Fall in den Toto Sound Studios in Rom aufgenommen. Und die Musiker, sollte ich vielleicht noch ansagen, Klavier und Gegenstände spielt Arianna Granieri. Dann Stimme ist Virginia Ghidi. Computer, irgendwelche Computereffekte spielt Simone Pappalardo. Und analoge Synthesizer bedient Federico Placidi. Das ganze Projekt nennt sich The Empty Bowl. Ich spiele nicht den ganzen Track, ich spiele nur circa 7 Minuten, einen Ausschnitt von 7 Minuten. Thank you. Radio FSK mit der Sendung Klingding heute. Und was wir gerade gehört haben, war ein Ensemble aus Italien. Und dieses Ensemble nennt sich The Empty Bowl. Ich sage nochmal kurz, die Musikerinnen und Musiker am Klavier und verschiedenen Objekten war Arianna Granieri zu hören. An den Vocals Virginia Ghidi. Verschiedene Effekte mit Computer, elektronische Effekte Simone Pappalardo. Und am analogen Synthesizer hörten wir Federico Placidi. Das Ganze ist eine wesentlich längere Aufnahmesession, die man auf YouTube auch anschauen kann. Und ich habe jetzt nur einen Ausschnitt von 7 Minuten gespielt, aber es gibt noch die ganze Session zu sehen. Und zwar wurde das Ganze aufgenommen, ich sag's nochmal, in den Toto Sound Studios in Rom, und zwar dieses Jahr. Jetzt komme ich zu einem amerikanischen Ensemble, bei dem ich schon mehrere Musiker in anderen Projekten gehört und gesehen habe. Das Ganze nennt sich JMFS und wird meistens angeleitet von dem Schlagzeuger Joe Stone. Und er lädt verschiedene Leute ein immer und die treffen sich sonntags regelmäßig und nehmen auf. Egal, ob sie das veröffentlichen oder nicht. Aber einige Sachen sind wohl veröffentlicht worden, und zwar auf dem Urban Deer Label. Das schreibt sich also Urban, U-R-B-A-N, und dann ein neues Wort, Deer, D-E-E-R. Urban-Deer.com kann man auch draufgehen. Es gibt noch nicht viel Veröffentlichungen, aber man kann dort schon mindestens 3 Veröffentlichungen kann man dort auch erwerben, käuflich oder als Download auch. Ich möchte jetzt von einem dieser Aufnahmesessions einen vierten Take spielen. Also steht es zumindest da, dass es ein vierter Take ist. Und die Musiker, die wir hören werden, heißen Marty Belcher, Saxophon, Tony Brewer an verschiedenen Geräuschen, also da steht Foley, ich nehme mal an, er macht, das meinen die damit. Dann Chris Rawl an Saxophon und Electronics und wie schon erwähnt, Joe Stone am Schlagzeug. Thank you. Radio FSK heute mit der Sendung Klingding. Und was wir gerade gehört haben, war ein amerikanisches improvisierendes Quartett. Und die Kollegen treffen sich immer jeden Sonntag und schneiden die Sessions, die sie dort machen, auch mit. Und das war gerade das vierte Stück an einem Sonntag, das sie veröffentlicht haben. Und das Ganze kann man auch, diese Musiker kann man vor allem auch hören auf dem Deer-Label. Das ist das urban-deer.com. Dort kann man ein paar CDs kaufen. Ist noch ein recht junges Label, es gibt noch nicht so viel Veröffentlichungen, aber immerhin mindestens drei sind es. Ich sag nochmal kurz die Namen der Musiker. Das ist Marty Belcher am Saxophon gewesen, Tony Brewer Geräusche, Chris Rawl ebenfalls Saxophon und Electronics und Joe Stone am Schlagzeug. Jetzt kommen wir zu einem Duo aus England bzw. aus Liverpool. Und da gibt es eine Performance zu sehen, die im Zuge des Outpost Festivals entstanden ist. Das ist Teil einer Ambient Night, die sie da veranstaltet haben, und zwar letztes Jahr im August 2020. Und es ist auch nur wieder ein Ausschnitt, den ich spielen möchte, und wir hören Andrew Myers am Tenorsaxophon und J.D. Roberts an der Klarinette und verschiedenen analogen Synthesizern. Ja. Yeah. go with concert A for that, but yeah, not good. Thank you. Hier ist immer noch Radio FSK mit der Sendung Klingding am heutigen 15. Oktober 2021. Radio FSK zu empfangen als Livestream über www.fsk-hh.org oder über 93,0 oder 101,4 MHz im Kabel. Was wir gerade gehört haben, war ein englisches Duo, das aufgetreten ist im August 2020, also die Performance, die wir gerade gehört haben, das war in Liverpool im Zuge einer Ambient Night, die dort stattfand. Und ja, wir haben gehört Andrew Myers am Tenorsaxophon und J.D. Roberts an der Klarinette und verschiedenen Synthesizern. Ich möchte noch ein Musiker heute vorstellen, obwohl man muss ihn eigentlich nicht groß vorstellen. Leute, die sich mit frei improvisierter Musik auseinandergesetzt haben, die kennen ihn sicherlich. Und zwar meine ich den amerikanischen Gitarristen Mark Ribot oder Ribot, sagen manche auch. Aber eigentlich ist er Amerikaner und ich sag mal ein bisschen was zu ihm, weil er so viel schon gemacht hat. Wie gesagt, 54 in New York, in New Jersey geboren. Und hatte zuerst als Teenager klassischen Gitarrenunterricht und ist dann 78 nach New York gegangen und hat erst mit Jazz- und Soul-Musikern gespielt, unter anderem zum Beispiel mit dem Jazz-Organisten Jack McDuff und auch mit dem Soul-Sänger Wilson Pickett. Er war auch Mitglied einer sehr bekannten Band, zumindest in den 80er Jahren bekannte Band, und zwar den Lounge Lizards. Und vielleicht noch zwei Musiker, die man auf jeden Fall kennt, mit denen er zusammengearbeitet hat. Tom Waits und Elvis Costello. Aber er hat auch später noch mit anderen Leuten, sehr bekannten Leuten gearbeitet, wie zum Beispiel John Zorn, mit dem er immer wieder aufgenommen hat und auch live gespielt hat. Und auch mit vielen anderen Jazzmusikern oder Musikern, die in der freien posierenden Szene aktiv sind. Ich möchte ein bemerkenswertes Konzert von ihm spielen, einen Live-Mitschnitt. Und zwar von 2015, und zwar war er da in Basel in der Fondation Biella, in dem Museum, und dort war eine Ausstellung der Künstlerin Marlene Dumas und er hat dazu ein Konzert gespielt in den Räumlichkeiten eben, wo die Ausstellung auch war. Es ist eigentlich ein zweigeteiltes Konzert und ich weiß nicht, ob ich alles spiele, mal schauen. Es ist auf jeden Fall, wie man ihn wahrscheinlich am meisten kennt, ist er auf der elektrischen Gitarre zu hören und benutzt allerlei Effekte und bearbeitet die Gitarre auch mit Metallstäben und allem Möglichen. Aber er spielt auch in einem zweiten, im späteren Set spielt er auch eine akustische Gitarre oder spielt beide eigentlich zusammen, mehr oder weniger. Deswegen ist auch so eine kleine Umbaupause da. Aber das soll nicht weiter stören. Also jetzt hören wir Mark Ribot aus einem Konzert vom 2.7.2015 aus der Fondation Biella in Basel. Thank you. Thank you. So, das war heute die Sendung Klingding. Und was wir zuletzt gehört haben, war ein Konzertmitschnitt des amerikanischen Gitarristen Mark Ribot, aufgenommen am 2.7.2015 in der Fondation Bayerler in Basel, anlässlich der Ausstellung von Marlene Dumas. Die nächste Klingding-Sendung findet statt am 19. November 2021. Ich darf mich verabschieden. Am Mikrofon war Gerd Vierkötter.